Kundgabe 6005. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.07.1954. Eigenmächtiges Beenden des Lebens. Es ist euch Menschen eine Zeit zugebilligt zur letzten Erlösung aus eurer Fessel, zur endgültigen Freiwerdung aus der Form. Doch diese Zeit ist verschieden lang bemessen, so wie ich es als gut erkannte, für eure Seele. Nicht willkürlich wird euer Erdenleben von mir aus beendet, doch jedes einzelnen Seelenreife ist mir ersichtlich. Und so auch weiß ich um die Gefahr eines Abfalles oder um die Möglichkeit eines weiteren Aufstieges auf Erden. Und meine Liebe und Barmherzigkeit beendet auch vorzeitig ein Menschenleben, um für die Seele einen Rückgang zu verhindern. Oder ich ersehe die Möglichkeit einer Wandlung in letzter Stunde und verlängere daher die Lebensdauer, immer nach weisem Ratschluss, denn mir ist alles bekannt, was einer Seele zum Heil gereicht. Und nun werdet ihr verstehen, welch schwerwiegendes Vergehen ein eigenmächtiges Beenden des Leibeslebens ist, welche Sünde ihr begehet, dass ihr meiner Liebe und Barmherzigkeit vorgreifet und die Gelegenheiten nicht ausnützet, die eurer Seele geboten wurden zur Vollendung. Ihr greifet ein in meinen Heilsplan und füget euren Seelen einen Schaden zu, der einmal übergroße Reue und Selbstvorwürfe in euch auslösen wird, doch nicht mehr gut zu machen ist im jenseitigen Reich. Denn die Vergünstigungen, die ihr auf Erden ausnutzen solltet und konntet, können euch im jenseitigen Reich nimmermehr geboten werden. Ihr habt euch unwiederbringlich etwas verscherzt, selbst wenn es euch noch gelingt, euren Seelenzustand etwas aufzubessern, wenn ihr nun zur Höhe strebet. Doch eine große Gefahr besteht, dass die Seele absinkt, dass sie sich auflehnt, wie ihr eigenmächtiges Beenden des Lebens eine Auflehnung war und sie in dieser Abkehr verbleibt. Es bedürfen solche Seelen großer Hilfe, dass sie nicht verloren gehen für ewige Zeiten. Doch es geschieht auch ihnen nur nach ihrem Willen. Ich stehe wahrlich allen bei, auch in größter Not, die auch sofort sich verringert, wenn der Mensch nur an mich denkt, wenn er mich anruft um Hilfe. Und die Not ist auch nur das Mittel, eure Gedanken mir zuzuwenden, auf das ihr nun auch einen Erfolg von eurem Erdenleben verzeichnen könnet. Die Not bricht nicht unbegründet über den Menschen herein, denn dessen Seele ist in Gefahr, aus der sie durch diese Not herausfinden soll. Und sie gefährdet sich desto mehr, je mehr sie sich verhärtet gegen mich, um zuletzt meinem Willen zu trotzen und das Leben hinzuwerfen, das ihr meine Liebe und Gnade schenkte, zur letzten Erlösung. Denn die Verkörperung als Mensch ist für die Seele eine Gnade, ein Geschenk meiner Liebe. Es ist die letzte Stufe zur Höhe, die sie betreten darf, um dann für Ewigkeit frei und selig sein zu können. Die Seele ist kurz vor ihrem Ziel angelangt und daher für ihr Tun verantwortlich, wenn sie dieses Gnadengeschenk nicht auswertet, sondern es wegwirft in Verblendung des Denkens. Mir ist jede Regung eines Menschenherzens bekannt und ich richte wahrlich gerecht. Ich trage der Schwäche meiner Geschöpfe Rechnung, doch sie ist nicht unverschuldet und der freie Wille des Menschen belastet ihn, so wie er falsch gerichtet war, also missbraucht wurde. Der Mensch kann seine Not nicht beenden durch seinen Eingriff. Er wird sie fortsetzen müssen. Er wird nicht aus seiner Not herausfinden und darum wird die Seele unsäglich leiden im jenseitigen Reich, bis sie in gleicher Weise ihrer Herr wird, wie sie es auch auf Erden konnte, bis sie zu dem ihre Zuflucht nimmt, der Herr ist über Leiden und Not, weil er der Sieger ist über Sünde und Tod. Amen.